Und zwar soll es aufgehoben werden in einer Einheit, von der schon Hegel in seiner Philosophie des Rechts formuliert hat, dass diese Einheit oder diese Aufhebung in der Einheit bloß der Soldat sein könne. Theoretisch reflektiert und auf den Punkt gebracht wurde diese Entwicklung, die wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt hat, also um die Jahrhundertwende herum, vielleicht schon 1871 mit der großen Gründerkrise, aber auf jeden Fall sozusagen im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts, quasi wo die ersten Vorläufer der Volksparteien entstanden sind, die eben sich nicht mehr als klassische Klientelparteien verstanden haben, sondern eben sozusagen eine Kritik des Liberalismus formuliert haben, die eben in eine ähnliche Richtung ging. Sozusagen auf den Punkt gebracht wurde diese Entwicklung dann spätestens in den 20er Jahren durch Carl Schmitt, der dies bezeichnenderweise in einer Kritik der Vertragstheorie, namentlich der von Rousseaus, systematisch erstmals ausformuliert hat, und zwar in seiner relativ frühen Schrift schon, die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus von 1923. Dort schreibt Schmitt, ich zitiere, bei der Entwicklung des wesentlichen Begriffs der Volonté générale, wir erinnern, also ganz kurz zurückerinnern, das ist das, was beim Rousseau quasi als Allgemeinwille geradezu zauberhaft aus dem Gesellschaftsvertrag entstehen soll und dann eben jene Instanz ist, die über die Verträge, die Einhalt der Verträge wacht und auch die Bestrafung übernimmt, wenn sich jemand eben nicht an Verträge hält. Also dieser wesentliche Begriff, die Volonté générale, zeigt sich, bei der Entwicklung dieses wesentlichen Begriffs zeigt sich, dass der wahre Staat nach Rousseau nur existiert, wo das Volk so homogen ist, dass im Wesentlichen Einstimmigkeit herrscht. Wenn aber Einmütigkeit und Übereinstimmung aller Willen mit allen wirklich so groß ist, wozu braucht dann noch ein Vertrag geschlossen oder auch nur konstruiert zu werden? Die Einmütigkeit ist ebenso wie die Volonté générale entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Wo sie besteht, ist wegen ihrer Naturhaftigkeit der Vertrag sinnlos. Wo sie nicht besteht, nützt kein Vertrag. Nach dem Contrat social beruht also der Staat trotz des Titels und trotz der einleitenden Vertragskonstruktion nicht auf Kontrakt, also nicht auf dem Vertrag, sondern wesentlich auf Homogenität. Zitat Ende. Ohne jeden Zweifel versucht Schmitt hier die Homogenität als etwas zu fassen, das substanziell ist, das dem Einzelnen per se zukommt, womit er quasi sozusagen von vornherein immer schon Teil des staatlichen Kollektivs, Teil dieses Allgemeinwillens ist und sich nicht erst nachträglich durch den Vertrag dazu machen muss, womit natürlich auch die Krisenhaftigkeit dieses Zusammenhangs gebannt ist, weil wenn dem Einzelnen das immer schon und per se und von Natur aus zukommt, dann kann er diesen Zusammenhang ja auch nicht verlieren, was er beim Vertrag natürlich schon kann. Der Staat soll also quasi mit dem Individuum verschmolzen werden, um so vor dem Unbill und den Verfallserscheinungen geschützt werden, die mit der liberalen Aufspaltung des Individuums einhergeht, nämlich den, sozusagen dieser Kränkung, dass die Trennung von Citoyen und Bourgeois, von Privat und Öffentlichkeit in diesem Individuum, in dem Staatsbürger, in der Staatsbürgerin selbst stets auf neue vermittelt werden muss, wobei niemals garantiert ist, dass diese Vermittlung gelingt. Das kann sozusagen also permanent krisenhaft auseinanderfallen. Und genau diesen krisenhaften Zusammenhang, der soll ja eben sozusagen darin aufgehoben werden, dass nämlich diese Zweiteilung zu etwas Nachrangigem erklärt wird, die überhaupt nicht notwendig ist, weil das notwendig ist, die zugrunde liegende Homogenität, die man auch nicht verlieren kann. Dabei gelingt Schmitt diese Substantialisierung, diese Herstellung von Homogenität aber nur, indem er die Homogenität zugleich, also die ja vorausgesetzt sein soll, aber sie zugleich auch als eine hergestellte fasst, als eine, die sich erst ergeben muss. Es ist also eine Wesenheit, zu der sich erst entschieden werden muss, deswegen ja auch der Begriff des Dezisionismus, der ja sozusagen unter dem Schmitts Theorie ja dann auch gefasst wurde, der ja gar nicht notwendig wäre, also dieser Dezisionismus, diese Entscheidung zur Einheit, wenn die Einheit wirklich immer schon substanziell vorhanden wäre. Schmitt polemisiert in der Hypostasierung der Homogenität zugleich gegen die, also in der Hypostasierung der Gleichheit, wie man ja Homogenität hier auch übersetzen könnte, polemisiert er eben zugleich auch gegen die abstrakte Gleichheit des Liberalismus und fordert eine substanzielle Gleichheit ein, die, wie er ausführt, allerdings ohne Ungleichheit nicht auskomme, die ohne Ungleichheit gar nicht formulierbar wäre. Es geht also bereits in dieser frühen Schrift um den für Schmitt so zentralen Begriff des Politischen, der sich über die Freund-Feind-Unterscheidung bestimmen ließe. Schmitt beginnt seine Ausführungen mit einer Tautologie, die ihm nichtsdestotrotz zum Ausgangspunkt seiner Argumentation wird. Besser gesagt wahrscheinlich, gerade weil er eben mit so einer absoluten Identitätsbestimmung beginnt, kann ihm diese auch zur weiteren Bestimmung der Einheit werden. Der Einheit, um die es ihn ja geht in seiner gesamten Theorie letzten Endes. Dass diese absolute Identitätsbestimmung, mit der er anfängt, aber ein Gewaltakt ist, macht er klar, indem er sie ein Risiko nennt, also etwas, das man nicht von selbst hat, auf das man sich unter Einsatz seines Lebens einlassen, das man eben riskieren muss. Zitat: In der Sphäre des Politischen kann man nicht vom Politischen abstrahieren. Und sagen würde, das ist genau diese Tautologie. Weil ich vom Politischen rede, deswegen rede ich vom Politischen, kann ich davon abstrahieren. In der Sphäre des Politischen, so sagt er also, kann man nicht vom Politischen abstrahieren und nur die allgemeine Menschheit übrig lassen. Eine absolute Menschengleichheit wäre also eine Gleichheit, die sich ohne Risiko von selbst versteht. Also wenn sie sich ohne Risiko von selbst versteht und er sie darin kritisiert, dann heißt das sozusagen, sie muss mit einem Risiko hergestellt werden. Sie muss etwas sein, das sich eben nicht von selbst besteht und damit eigentlich dieser immer schon vorausgesetzten Homogenität auf einer Ebene auch immer wieder widerspricht. Eine solche absolute Menschengleichheit wäre also eine Gleichheit, die sich ohne Risiko von selbst versteht. Eine Gleichheit ohne das notwendige Korrelat der Ungleichheit und infolgedessen eine begrifflich und praktisch nichtssagende, gleichgültige Gleichheit. Zitat Ende. Die substanzielle Gleichheit, diese Homogenität im Sinne des Aufgehens im zum politischen verabsolutierten Staat, ist also nur möglich über die Bestimmung dessen, der nicht dazugehört. Der Bestimmung des Feindes also, dem Heterogenen. Also sozusagen diese substanzielle Gleichheit ist eben nur durch diese Absetzung zu haben, weil sonst wäre sie nicht sagend gleichgültig, wäre, wie nennt er das, absolute Menschengleichheit, womit er natürlich gegen den liberalen Universalismus des allgemeinen Menschen angeht. Und er sagt, diesem Heterogenen, der eben notwendig ist, dem nützt es nichts, Zitat, dass er in abstracto Mensch ist, er nimmt an der allgemeinen Homogenität nicht teil und wird deshalb mit Recht aus ihr ausgeschlossen, weil sozusagen sich Homogenität nur so herstellen lässt. Also man hat sozusagen diesen Widerspruch, dass das einerseits eine Homogenität sein soll, eine vorausgesetzte Einheit, zu der sich aber immer entschieden werden muss, die quasi hergestellt werden muss, um die letzten Endes gekämpft werden muss. Und zwar, wie wird darum gekämpft, indem eben der Feind bestimmt und ausgeschlossen wird. Ich denke, wenn man sich das überlegt, ist es kein Wunder, dass Karl Schmitt dann letzten Endes zum Grundjuristen des Dritten Reichs avanciert ist. Es ist im Prinzip, ist das, was er da formuliert, nichts anderes als eine staatstheoretische Formulierung dessen, was dann bei den Nationalsozialisten der Rassebegriff oder der Schicksalsbegriff war. Also sozusagen, da war der Rassebegriff ja auch etwas, was dem Einzelnen vorausgesetzt sein soll, dem er quasi, dass man ihm nicht nehmen kann, weil er immer schon und qua Geburt Deutscher ist. Natürlich muss er das aber auch permanent beweisen, er muss sich zu diesem Deutschtum entscheiden, er muss quasi diesen völkischen Aufbruch mitmachen, wenn er sich dem verweigert, dann verliert er auch sein Deutschtum. Also sozusagen ist es auch da hier dieser permanente Kampf darum. Also es ist eben auch hier nichts, was man immer schon hat, auf dem man sich ausruhen kann, sondern wenn man sich als unsicherer Kantonist erweist, der bei diesem Kampf nicht mitmacht, dann wird man auch selbst sehr schnell zu diesem Heterogenen, in dessen Ausschließung sich die Gleichheit dann wiederum der anderen zeigt. Insofern ist es alles andere als ein Zufall. Und ausgerechnet dieser Begriff des Politischen ist es, der seit einigen Jahren ein Comeback feiert. Also es ist in den letzten Jahren sind mehrere Sammelbände und Monographien genau zu diesem Begriff des Politischen geschrieben worden, herausgegeben worden. Allerdings, und das macht das Besondere und letzten Endes, wie ich es auch sagen würde, das Absurde aus, nämlich ein Comeback, diesmal auf kritisch getrimmt, und zwar unter anderem auch insofern, dass es eben gegen den Liberalismus oder in dem Fall den Neoliberalismus in Anschlag gebracht wird, weil dieser Liberalismus, und da ist die Kritik völlig d'accord mit dem, was Karl Schmitt formuliert hat, solch eine abstrakte, allgemeine und universelle Menschengleichheit formulieren würde und damit das substanzielle Feld des Politischen verdrängen würde. So lautet in etwa die Kritik von Chantal Mouffe, die ja durchaus auch in wie soll man das nennen, so Gramsci-marxistischen oder Hegemonie-marxistischen Teil der Linken durchaus einen sehr guten Ruf hat. Also das ist in etwa die Kritik von Chantal Mouffe, die in ihrem Buch über das Politische wieder die kosmopolitische Illusion genau das schreibt. Also sozusagen die kosmopolitische Illusion ist bei ihr genauso eine Argumentation, dieses abstrakt allgemeinen Menschheitsbegriffs, der eben genauso eine Verdrängung, eine liberale Verdrängung dieser konkreten Menschheit sei und deswegen durch einen multipluralen oder einen pluralistischen ersetzt werden müsste. In diesem Buch beschreibt sie unter Rückgriff auf Carl Schmitt einerseits und Martin Heidegger andererseits das Politische als ein ontologisches, als ein sozusagen seinsgemäßes, unverlierbares Wesen einerseits. Die Politik sei dagegen, also während das Politische das Ontologische ist, das ist eben diese Begrifflichkeit, die von Heidegger herkommt, das ist eben dieses unverlierbare Wesen. Die Politik, also die unmittelbare, direkte Politik sei das Ontische, also das, was so in der realen Welt, also wie das Politische eben in der realen Welt als Politik erscheint. Die sei eben Ausdruck dieses unverlierbaren, allem anderen vorgeordneten Wesens und sei eben die Form, die dieses Politische in der realen Welt dann als Politik annehme. Dass diese Überhöhung des Politischen eine Verabsolutierung des Staates ist, denke ich, erweist sich spätestens an jenen Stellen in ihrem Text, an denen sie allen Ernstes die liberale Staatsfeindschaft kritisiert. Diese liberale Staatsfeindschaft äußere sich darin, dass der Liberalismus eine Trennung zwischen Staat und Gesellschaft aufmache, den Einzelnen so, also vom Politischen entfremde, den Staat und den Staat in seine Grenzen weisen möchte. Muff geht sogar noch weiter und kritisiert mit Schmitt den, Zitat, liberalen Versuch, den Krieg zu ächten, weil dies, nämlich diese Ächtung des Krieges, dazu führe, die dem Politischen essentiell zugehörige Freund-Feind-Unterscheidung zu paralysieren und zu verdrängen. Diese Freund-Feind- oder wie sie es nennt, Wir-Sie-Unterscheidung sei aber, Zitat, Conditio sine qua non der Bildung politischer Identitäten. Zitat Ende. Und genau deswegen versuche der Neoliberalismus auch, diese Unterscheidung zu unterdrücken. Damit versuche er, die Menschen zu vereinzeln, ihre, wie sie schreibt, affektive und leidenschaftliche Gebundenheit an das Feld des Politischen zu unterdrücken, es durch rationale Argumentation zu ersetzen, um die Menschen so besser beherrschen zu können. Auf der einen Seite, so schreibt sie, gibt es den Trieb zur Individualität und Verschiedenheit. Und dieser Trieb sei es, den der Liberalismus absolut setze, den er als natürlich erkläre, damit nichts gegen ihn unternommen werden könne. Eben, weil er, wenn er natürlich ist, dann kann man ja natürlich auch nicht kritisieren. Das ist so ihre Argumentation, die Vorgehensweise des Liberalismus. Und sie fährt fort, Zitat, es gibt aber andererseits auch einen Trieb, der den Wunsch der Menschen erweckt, mit der Masse zu verschmelzen und sich damit selbst in ihr zu verlieren. Sobald wir die Empfänglichkeit für die Anziehungskraft der Masse als festen Teil von uns akzeptieren, müssen wir uns demokratischer Politik auf andere Weise nähern. Wir müssen uns fragen, wie dieser Instinkt mobilisiert werden kann, ohne die demokratischen Institutionen zu bedrohen. Zitat Ende. Was ich über Hall gesagt habe, lässt sich also auch über Muff sagen. Wenn auch, und das muss man zur Ehrenrettung von Hall sagen, in ungleich wahnhafterer Ausprägung. Muff projiziert ihre infantilen Sehnsüchte nach bruchlosem Aufgehen in einem großen Ganzen, indem sie ihrer Individualität und allen damit verbundenen Ansprüchen, Sehnsüchten und Kränkungen enthoben ist. Diese regressiven Sehnsüchte projiziert sie auf den als politische Masse hypostasierten Staat, mit dem sie verschmelzen und in dem sie sich verlieren möchte, wie sie ja in diesem Zitat schreibt. Solchen Wunschvorstellungen ist mit Staatskritik kaum noch beizukommen. Ich denke, das sind so einmal mehr, weist sich an solchen Stellen, warum die kritische Theorie in den 20er und spätestens 30er Jahren sozusagen auf die Erkenntnis verfallen ist, dass es durchaus des psychoanalytischen Instrumentariums bedarf, um solche Wunschvorstellungen kritisch zu erhellen. Um auch hier sozusagen einem Missverständnis vorzubeugen, es geht mir da jetzt nicht darum, um eine Psychopathologisierung, sondern es geht vielmehr um die Frage, warum oder was ist das soziale Kit, warum an solchen ganz offensichtlich wieder vernünftigen und wirklich nur noch willkürlich und herrschaftlich zu nennenden Momenten von Gesellschaft festgehalten wird, obwohl sie ja mit vernünftigen Gründen eigentlich kaum noch irgendwie zu erklären oder zu erhellen sind. Sozusagen. Das war ja auch der Grund, warum kritische Theorie sich dann der Psycho- und dem psychoanalytischen Instrumentarium zugewandt hat. Wie soll nun das affektive Aufgehen im Politischen, das Verschmelzen mit der Masse vor sich gehen? Wenig überraschend greift Muff auf das altbekannte Muster zurück, das uns bei Carl Schmitt schon begegnet ist und mittels dessen er die zugrunde gelegte Homogenität erreichen wollte. Durch den Kampf gegen den Feind nämlich. Gegen denjenigen, der nicht dazugehört und den man doch zugleich benötigt, weil ohne ihn das Ziel nicht erreicht werden kann. Muff schreibt, Mobilisierung erfordert Politisierung. Aber Politisierung kann es nicht ohne konfliktvolle Darstellung der Welt mit gegnerischen Lagern geben, mit denen die Menschen sich identifizieren können. Nicht etwa um eine rationale Kritik der Gesellschaft geht es. Nein, es geht darum, die Welt in den Kategorien von Freund und Feind darzustellen, um so affektive Identifikationen zu ermöglichen, wie sie selbst ja schreibt an dieser Stelle. Und mittels dieser affektiven Identifikationen, Zitat, einen kollektiven Willen zu formen, ein Wir der radikalen demokratischen Kräfte. Das aber kann nur durch die Bestimmung eines Sie geleistet werden, eines Gegners, der besiegt werden muss, um die neue Hegemonie zu ermöglichen. Zitat Ende. Da in aller Regel ja behauptet wird, dass die Wiederentdeckung des Begriffs des Politischen in kritischer Absicht geschehe und etwa der Analyse diene, wie sich Eigen- und Fremd, also der kritischen Analyse diene, wie sich Eigen- und Fremdgruppe konstituiere. Deswegen hier vielleicht nochmal in aller Eindeutigkeit, Muff meint das affirmativ. Weil das Politische nun einmal so eingerichtet sei, wogegen man nicht das Geringste unternehmen könne, deswegen wird das, also wird für sie das sich diesem Eingerichtetsein gemäß Verhalten zu einem kritischen Akt. Herrschaft im Gegensatz dazu ist für sie der Versuch, dieses allgemeine Hauen und Stechen, das sie als politisches rationalisiert, dieses allgemeine Hauen und Stechen, diesen Kampf um Hegemonie, kritisch zu durchdringen und zumindest den Anspruch darauf zu erheben, dass Gesellschaft auch anders funktionieren könnte. Also zum Beispiel in ihrer Kritik an Habermas wird das sehr deutlich, nicht, dass man an Habermas nicht sehr viel kritisieren könnte, aber was hier ausgerechnet kritisiert, ist sozusagen jener Funke, den man vielleicht an ihm noch retten könnte, nämlich, dass es sowas wie Rationalität in den gesellschaftlichen Verhältnissen geben könnte. Und da sagt sie, da ist er selbst mit dem liberalen Diskurs verhaftet und will so eine Universalität einführen und arbeitet trotz allem letzten Endes doch auch an der Verdrängung des Politischen. Also, wo man sagen könnte, sozusagen, dass ja, dieser Anspruch, dem dann Habermas vielleicht zu retten wäre, genau den denunziert sie als liberale oder rationalistische Verdrängung des Politischen, die bekämpft werden müsse. Der hypostasierte Kampf um die Hegemonie in einem vorgegebenen Feld, das nicht verlassen werden kann oder nicht verlassen werden darf, erweist sich unschwer als Rationalisierung des alltäglichen Geranges der Konkurrenz, in der die Einzelnen auch um Hegemonie bemüht sind, sprich um den Beweis ihrer Dazugehörigkeit qua Verwertbarkeit. Paradoxerweise ist es so, die Verabsolutierung der Konkurrenz, die einen Ausweg aus der Konkurrenz weisen soll, indem sie zum unverlierbaren Wesen erklärt wird, zum über die Freund-Feind-Bestimmung vermittelten Kampf um das Politische. Was Muff hier konzipiert, ist exakt das, was Max Horkheimer einmal als Krisenlösung qua Hypostasierung der Krise charakterisiert hat. Und wenn, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, wenn die Diskurstheorie in einem letzten Schritt dann auch noch die Körper als Modi der Enteignung fassen möchte, als soziale Phänomene, die mir gehören und doch nicht mir gehören, wenn diese Enteignung als ontologische, also als ewige und unverlierbare Unfreiheit gefasst wird, die die Körper in einen unaufhebbaren Zusammenhang einspannt, in dem wir alle auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert seien, und wenn zum Schluss dieser Tatbestand, also dieses auf Gedeih und Verderb ausgeliefert Seins der Enteignung durch den anderen, wenn zum Schluss dieser Tatbestand dann auch noch als das Gefühl für das Heilige sakralisiert wird, als Gefühl für das Heilige, aus dem dann in weiterer Folge die ethischen Überlegungen herausgesponnen werden, dann dürfte, so denke ich, endgültig klar geworden sein, dass hier der Staat hypostasiert wird und als etwas Unverlierbares angeeignet werden soll. Jener grundlegende Widerspruch, der den Staatsbürger ausmacht, einerseits nämlich Subjekt des Rechts zu sein, sich also selbst zu gehören, das Eigentum an sich selbst ist das erste aller Rechte, sagt Abesius an einer Stelle, also sozusagen dieser Widerspruch, einerseits sich selbst zu gehören, andererseits Objekt der Staatsgewalt zu sein, also enteignet zu werden, ein Anhängsel zu sein, über das sogar der Tod verhängt werden kann, man denke an den Soldaten, den hegelischen Soldaten zurück, dieser Gewaltzusammenhang wird in einen positiven umgebogen. In einem positiven Zusammenhang, der noch dazu ontologisch sein soll, der den Einzelnen von der Last der Austauschbarkeit entheben und ihm einen Halt versprechen soll, indem er aufgehen könne, indem er sich verlieren könne. Dieser Regression die sich aus dem krisenhaften Verlauf der warenproduzierenden Gesellschaft selbst ergibt, dieser Regression standzuhalten, das Wissen darüber sich zu bewahren, dass das mit der Gesellschaft nicht unmittelbar kurzgeschlossene Recht jenes Residuum ist, in dem jenes Residuum, das, wie Franz Neumann es einmal ausgedrückt hat, ein Minimum an Freiheit gewährleistet, gleichzeitig sich aber auch ein kritisches Bewusstsein darüber zu bewahren, dass das Recht ein falsches Allgemeines ist, ein Ausdruck irrationaler Rationalität, ein Ausdruck von Herrschaft also, darin, sich sozusagen diesen Widerspruch, dieses Widerspruchs bewusst zu sein und ihn auch auszuhalten, darin besteht die fast unlösbare Aufgabe von kritischer Theorie heute. Dankeschön.